gesagt, wir könnten überglücklich sein. Du hast mich gefragt, ob ich zu dir komm, denn du wärst nicht gern allein. Du hast mir gezeigt, dass du mich gerne bei dir hast. Doch wir beide haben's vergeigt und unsere Möglichkeit bisher verpasst. Du bist schon lange fort, ich hab geglaubt, es würde gehen. Wir gaben uns das Wort, nicht zu vergessen. Und ich konnte nicht verstehen, du hast immer mehr von deiner Lust an mir verloren. Es verletzte mich so sehr, dabei hatten wir uns doch geschworen. Geh mit mir den Weg, lass uns diese Zeit überstehen. Bitte geh mit mir den Weg, wir werden uns doch wiedersehen. Zeit überstehen, bitte geh mit mir den Weg, wir werden uns doch wiedersehen. Unsere Zeit ist viel zu oft von Vorwürfen bestimmt, aber hatte ich gehofft, wir beide hätten was gelernt und es beginnt eine neue Zeit, in der wir uns darauf verstehen, uns zu zeigen und zu sagen, unser Versprechen bleibt bestehen. Geh mit mir den Weg, lass uns diese Zeit überstehen, bitte geh.